nehme einen Stift in die Hand und ich schreib, was ich schon die ganze Zeit mit Schmerz und Leid am eigenen Leib erleben musste. Die Wunde, die ich trage, wird zu einer Kruste und dann zur Narbe, damit ich sie nie vergesse. Die Erinnerung in meiner Haut lässt die Gefühle testen. Ich will nicht wissen, was mein Herz dazu sagt, denn es langt mir, dass es pocht, solange ich es trag. Immer dieser Tag, an dem Regen aus dem Himmel fällt, immer wenn der Regentropfen von der Oberlippe perlt. Es ist gemein, die Sonne kann nicht scheinen, denn sie wird von der dunklen Wolke verdeckt bleiben. Ich schaue aus dem Fenster und verstehe diese Welt nicht mehr. Mein Leben ist für mich ein Blatt Papier und ich will nicht mehr weinen. Doch die Tränen werden stärker, denn die Gefühle werden immer härter. Mein Leben ist ein Blatt Papier. Ich schreibe hin, was mich berührt. Mein Leben ist ein Blatt Papier. Ich schreibe hin, was mich berührt. Ich kritzle vor mich hin, meine Hand zittert wie verrückt. Alles, was ich aufgeschrieben habe, nehme ich nicht zurück. Ich bereue keines meiner Worte, ich hab überlegt. Ich will mein Leben hier verkünden, bis mein Herz nicht mehr schlägt. Denn es regt sich ein wenig, es ist so ähnlich, als würde Gott persönlich mir die Hand geben, mir die Angst nehmen, als würde sich ein Engel auf meine Schulter legen. Dieser Regen hat aufgehört, denn die Sonne ist immer noch der größte Stern zwischen jeder Wolke. Ich will die Sonne spüren, ich will die Blumen riechen, ich will mein Herz in die Glücklichkeit vertiefen. Ich will, dass alles, was ich aufschreiben muss, nur das Schönste vom Schönsten ist, bis zum Schluss, auch wenn alles mal den Bach runtergeht. Ich stehe immer noch mit diesem Blatt Papier, bis ich gehe. Mein Leben ist ein Blatt Papier. Ich schreibe hin, was mich berührt. Mein Leben ist ein Blatt Papier. Ich schreibe hin, was mich berührt.